Kapitel 20. Die Errungenschaften des Oktobers. Als der Krieg näher rückte, wurde der Arbeitstag auf 10 Stunden verlängert und ab Frühjahr 1941 sogar bis zu 12 Stunden ausgedehnt. Geosero, Tupolevs Sonderlager, S44, 1. Von schönen Losungen begleitet, waren die Kommunisten an die Macht gelangt. Schon im Oktober 1905 hatten sie in der Zeitung Neues Leben ihr Programm verkündet. Unter vielen anderen Punkten waren auch diese: ein kurzer Arbeitstag bei völligem Verbot von Überstunden, Verbot von Nachtarbeit, Verbot von Kinderarbeit, unter 16 Jahren, Verbot von Frauenarbeit in Produktionsbereichen, wo sie sich für den weiblichen Organismus schädlich auswirkt, Einführung von 2 arbeitsfreien Tagen in der Woche. Selbstverständlich wurden 2 getrennte arbeitsfreie Tage in der Woche nicht als vollwertige Erholung angesehen, diese beiden Tage mussten zusammenhängend sein. Vieles andere stand dort noch geschrieben, aber das Wesen des Programms lässt sich, so wie auch das aller anderen kommunistischen Programme, in einer Devise zusammenfassen: lasst uns immer weniger arbeiten, aber mehr und mehr dafür erhalten. Eine verlockende Devise. Millionen von Dummköpfen hatte sie gefallen, und im Oktober 1917 ergriffen die Kommunisten die Macht unter dem Freudengeschrei derer, die weniger arbeiten wollten. Die kommunistische Macht rückte von ihren Versprechungen nicht ab, aber die gute kommunistische Macht musste erhalten bleiben, sie musste gegen die inneren und äußeren Feinde verteidigt werden, und dafür brauchte man Waffen, weshalb das Volk mehr schuften musste als zuvor, sonst würden die Kapitalisten zurückkommen und aufs Neue die werktätigen Massen exploitieren. 231. Um die gute kommunistische Macht zu verteidigen, griffen die Kommunisten in den Betrieben zu drakonischen Maßnahmen: jeder Arbeiter ist ein Soldat der Arbeitsarmee. Stirb, aber erfülle die nicht erfüllbare Norm, sonst kommen die Kapitalisten zurück. Stimmt es? Fragte Leo Trotzki auf dem 3. allrussischen Gewerkschaftskongress im April 1920, dass Zwangsarbeit stets unproduktiv ist. Meine Antwort darauf: das ist ein höchst klägliches und vulgäres Vorurteil des Liberalismus. Und Trotzki begann, Arbeitsarmeen aufzustellen nach den brutalsten Maßgaben, die Marx im Kommunistischen Manifest geschildert hatte. Marx glaubte an die Sklavenarbeit, lesen Sie doch einmal das Manifest, und Trotzki glaubte daran. Die Sklavenarbeit lieferte Resultate, solange sich das Land im Kriegszustand befand. Aber der Bürgerkrieg ging zu Ende, und unter friedlichen Verhältnissen erwies sich die Sklavenarbeit als unproduktiv. Das Land wurde von einer Krise in noch nicht dagewesener Stärke erfasst, Betriebe mussten geschlossen werden, es gab keine Arbeit. Die Kommunisten kämpften gegen die Arbeitslosigkeit durch Verkürzung des Arbeitstages und der Wochenarbeitszeit an, sie machten alle zu halben Arbeitslosen mit entsprechendem Lohn. Anstelle der 7-Tage-Woche führte man die 5-Tage-Woche ein: 4 Tage wird gearbeitet, am 5. ruhen wir uns aus. So kam man anstelle der 52 Wochen im Jahr auf 73 mit der entsprechenden Zahl an arbeitsfreien Tagen. Außerdem wurde jede Menge an Feiertagen eingeführt, wie etwa der Tag der Pariser Kommune. Wenn man nur will, dann kann man sich viele Feiertage ausdenken. Der Arbeitstag wurde so kurz, dass die ganze Welt staunte. Man erklärte das als Errungenschaften der Arbeiterklasse, als Errungenschaften des Oktobers. Doch dann begann man allmählich den Arbeitstag auszudehnen. Das Land fing an sich zu rühren, es geriet in Bewegung. Die 5-Jahrespläne knirschten, lärmten, dröhnten. Bauten schossen in den Himmel: Dnjeporoges, das große Elektrizitätswerk bei Saporoschje, das Hüttenkombinat in Magnitogorsk, das Flugzeugwerk in Kamsomolsk. Der Lohn allerdings, oder besser gesagt, seine Kaufkraft, war auf dem Niveau der Unterstützung für einen Kurzarbeiter 232 eingefroren. Das Volk arbeitete immer mehr, doch der Lebensstandard wollte nicht steigen, obwohl Genosse Stalin erklärte, dass das Leben schöner und fröhlicher geworden sei. Alles, was das Volk erarbeitete, wanderte in das bodenlose Fass des Gesamtkomplexes der Rüstungsindustrie und wurde von der Roten Armee aufgezehrt. Da war zum Beispiel das E-Werk Dnjeporoges errichtet worden und gleich daneben ein Aluminiumkombinat. Der amerikanische Wissenschaftler Anthony Sutton, der Material über die Weitergabe von westlicher Technologie an Stalin zusammengetragen hat, bringt Angaben darüber, dass das Aluminiumkombinat von Saporoschje das leistungsstärkste und modernste der Welt war. Anthony C. Sutton, Nationalsuizide, Military Aid to the Soviet Union, S174, die Elektrizität des Dnjeporoges wird benötigt für die Produktion des Flugzeugmetalls Aluminium, das Aluminium brauchen die Flugzeugwerke, und was die Flugzeugwerke produzieren, wissen wir. Bei dem Hüttenkombinat von Magnitogorsk ergibt sich das gleiche Bild: wir bauen Hochöfen, Siemens-Martin-Öfen, wir kochen Stahl, produzieren die meisten Panzer in der Welt, aber der Lebensstandard steigt davon keinesfalls. oder Komsomolsk. Komsomolzen bauen jenseits des Polarkreises in der Taiga unter heroischen Anstrengungen eine wunderbare Stadt. Wofür? Weil dort durch unbezahlte Arbeit bei Lieferung von allem Notwendigen aus Amerika das größte Flugzeugwerk der Welt errichtet wird. Und das Schwungrad drehte sich schneller und schneller. Und arbeiten mussten die Menschen immer mehr und mehr. Schon ist die 5-Tage-Woche in eine 6-Tage-Woche umgewandelt, und der Arbeitstag ist auf das Niveau des üblichen weltweiten Standards und ein bisschen darüber angehoben. Auch die Feiertage hat man beschnitten, natürlich muss Lenins Todestag gefeiert werden, aber doch in der arbeitsfreien Zeit. Dann kam das Jahr 1939 und danach 1940. Irgendwie gehörte es sich nicht mehr, an die Errungenschaften des Oktobers zu erinnern, an die Versprechungen der Kommunistischen Partei, an ihre Losungen. 233, 2, 1939 wurden in den Kolzehosen verbindliche Arbeitsnormen eingeführt, zwar ist der Kolchos eine freiwillige Angelegenheit, doch wenn du die Normen nicht erfüllst, wirst du eingesperrt. Am 27. Mai 1940 kam die Verordnung des Rates der Volkskommissare über die Anhebung der Rolle des Meisters in den Betrieben des Schwermaschinenbaus. Es war, gelinde gesagt, eine harte Verordnung. Der Meister im Betrieb wurde dadurch mit nicht geringeren Befugnissen ausgestattet als ein Hauptfeldwebel. Du liest den Beschluss, und anstelle des alten Meisters Onkel Wasja mit Nickelbrille, ölverschmiertem Arbeitskittel und der Viertelliter Wodkaflasche in der linken Tasche hast du einen Aufseher mit der Peitsche beim Bau einer ägyptischen Pyramide oder mit dem Bambusstock beim Bau der großen Mauer vor Augen. Am 26. Juni 1940 ereilte das Land der Erlass über den Übergang zum 8-Stunden-Tag. Zur 7-tägigen Arbeitswoche und über das Verbot des eigenmächtigen Verlassens von Betrieben und Dienststellen durch Arbeiter und Angestellte. Ob einem der Meister mit dem Bambusstock nun gefiel oder nicht, den Betrieb verlassen konnte man jedenfalls nicht. Auf welchem Arbeitsplatz auch immer der Erlass den Einzelnen traf, dort hatte er zu bleiben. Mit dem Betrieb abzurechnen und zu gehen, war nicht mehr möglich. Die Arbeiter waren auf ihren Betrieb registriert, so wie Galeerensklaven mit ihren Ketten an die Ruder geschmiedet waren, so wie die sowjetischen Bauern an ihren Kolchos, wie die halbfertigen Piloten an ihre Flugzeuge gekettet waren. Hatte es sich gelohnt, den Zaren Nikolaus Alexandrowitsch mit dem Thronfolger an die Wand zu stellen, nur um so wie die Werkbänke und Fließbänder einem Betrieb zugeteilt zu sein. Man kann lange von den Schrecken der Autokratie erzählen, aber Vergleichbares hatte es unter Nikolaus nicht gegeben. Der Erlass vom 26.06.1940 widersprach allein schon in seiner Überschrift nicht nur weltweit anerkannten Grundsätzen, sondern auch der Stalinschen Verfassung von 1936, und zwar gleich in 234 mehreren Punkten. Die Stalins CHE-Verfassung garantierte zum Beispiel den 7-Stunden-Tag. Am selben Tag wurde die Verordnung des Rates der Volkskommissare über die Anhebung der Arbeitsnormen und die Senkung der Lohntarife erlassen. Am 10. Juli 1940 kam ein weiterer Erlass heraus, über die Verantwortlichkeit für den Ausstoß von Produkten minderwertiger Qualität und für die Missachtung verbindlicher Normen durch die Industriebetriebe. Der Erlass war am 10. Juli unterzeichnet und am 13. Juli 1940 in der Prawda veröffentlicht worden. Wenn der Meister mit dem Bambusstock nicht zurechtkommt, helfen die Genossen vom NKWD nach. Übrigens richtete sich der Erlass auch gegen die Meister, überwachten sie nicht in angemessener Form die Qualität der fertiggestellten Produkte, dann gerieten in allererster Linie sie selbst an die bewachten Orte. Erlasse folgen nun reihenweise. Am 10. August 1940, über die strafrechtliche Verantwortlichkeit für leichtere Diebstähle in der Produktion, das bedeutete Lagerstrafen für einen Schraubenzieher, für die Schraubenmutter, die man in der Tasche mitgehen ließ. Und dann noch ein Erlass am 19. Oktober 1940, über die Zwangsversetzung von Ingenieuren, Technikern, Meistern, Angestellten und Facharbeitern von einem Betrieb bzw. einer Dienststelle in eine andere. Zwar darf man selbst nicht eigenmächtig seinen Arbeitsplatz wechseln, doch die Granaten, Kanonen, Panzer- und Flugzeugfabriken schießen aus dem Boden, und sie müssen mit Arbeitskräften in einem planmäßigen, zentral gelenkten Verfahren aufgefüllt werden, du da und du und diese 10 Mann hier, holt eure Koffer, morgen fahrt ihr dahin, wie der Befehl es sagt. Das ist Trotzkismus. Trotzki hatte davon geträumt, dass jeder ein Soldat der Arbeit sein würde, der nicht frei über sich verfügen kann, kommt die Anweisung zur Verlegung, muss er ihr Folge leisten, tut er es nicht, wird er zum Deserteur, der bestraft wird. 9. Kongress der Russischen Kommunistischen Partei, B. Protokolle. Moskau 1960, S91, 235 Dritter. Jeder Erlass im Jahr 1940 verteilte freigebig Haftstrafen. Besonders auf die Bummelanten hatte man es abgesehen. Nach dem Erlass vom 26. Juni wurde man für Bummelei eingesperrt, Als Bummelei aber galt bereits eine Verspätung von mehr als 20 Minuten bei Arbeitsantritt. War die Straßenbahn stecken geblieben und kam man infolgedessen zu spät, gehörte man zu den Zuspätkommern, und die wanderten ab ins Lager, dort gab man ihnen keine Gelegenheit zur Verspätung. Ich habe oft Diskussionen zwischen kommunistischen Professoren darüber gehört, ob Stalin ein Paranoiker war. Die Beweise für seine psychischen Defekte lägen doch auf der Hand, die Kommunisten steckte er in die Gefängnisse, und die Henker, Tuchatschewilci und Jakir, zum Beispiel, ließ er erschießen. Nein, liebe Genossen Kommunisten, Stalin war kein Paranoiker. Die großen Verhaftungswellen waren notwendig gewesen, damit gleich darauf die Erlasse von 1940 ergehen konnten und keiner aufmuckte. Die Erlasse von 1940 bedeuteten die endgültige Umstellung des Landes auf Kriegswirtschaft. Sie waren Teil der Mobilmachung. Die Arbeitsgesetzgebung von 1940 war so ausgefeilt, dass sie im Laufe des Krieges weder korrigiert noch ergänzt werden musste. Vierter der Arbeitstag aber nahm zu und dehnte sich aus, der 9-Stunden-Tag wurde unmerklich zum 10-Stunden-Tag, später brachte man es auch auf 11 Stunden. Selbst Überstunden wurden erlaubt, willst du hinzuverdienen, dann bleib, am Abend da. Die Regierung lässt Geldscheine drucken und verteilt sie unter diejenigen, die gerne Überstunden leisten, anschließend holt sie sie durch Verteidigungsanleihen aus der Bevölkerung wieder heraus. Und wieder haben die Leute kein Geld. Doch die Regierung kommt den Menschen abermals entgegen, man kann auch auf die freien Tage verzichten. Jedenfalls diejenigen, die das gerne möchten. Später hat 236 Mann das allerdings für alle eingeführt, den Wegfall der arbeitsfreien Tage. Leonid Breschnew war zu der Zeit Sekretär des Gibizkomitees von Dnipropetrovsk für die Rüstungsindustrie, die Betriebe mit ausgesprochener Friedensproduktion wurden auf Kriegsbedarf umgestellt. Freie Tage kannten wir nicht. Kleines Land. Moskau 1978, S16, so war es nicht nur in Dnipropetrovsk. Vyacheslav Nemetsov wurde nach dem Krieg Akademiemitglied und einer der führenden sowjetischen Raketenkonstrukteure sowie Stellvertreter von SP Koroljau. Auch vor dem Krieg war er Konstrukteur gewesen, nur auf etwas niedrigerer Ebene. Damals wurde die Aufgabe gestellt, ein neues Feuerleitgerät für die Artillerie zu entwickeln. Das bedeutete mehrjährige Arbeiten. Aber der Befehl lautete, in 3 Monaten. Sie arbeiteten bis spät in die Nacht, ohne freie Tage, ohne Urlaub. Wenn sie das Gelände verließen, gaben sie ihre Passierscheine ab und bekamen ihre Ausweise zurück. Eines Tages wurde er an der Pförtnerlogge zurückgehalten. Hier sind deine Essenmarken, Kusnamezo, dein Zimmerschlüssel, dort hast du Tische und ein Bett. Solange du nicht fertig bist, wirst du im Betrieb wohnen. Die 3-monatige Gefängnishaft verflog wie ein einziger langer Tag. Die Geräte wurden nachts aus dem Betrieb abtransportiert. Roter Stern, 7. Januar 1989, in dem Artikel über Kusnamezo ist das Wort Gefängnishaft in Anführungszeichen gesetzt. Verständlich, kein Gericht, keine Untersuchung, keine Anklage, man hatte einfach befohlen, 3 Monate lang Tag und Nacht zu arbeiten, und er hat gearbeitet. Der künftige Chef Kusnamezos aber und Schöpfer des ersten Sputniks, SP Koroljau, hat in jenen famosen Tagen überhaupt gesessen, so wie viele andere mit ihm. Da beginnt man erneut den Sinn der großen stalinschen Säuberung zu begreifen. Stalin braucht die besten Flugzeuge, die besten Panzer, die besten Kanonen im Stadtsehauanau-Tempo, aber so, dass die Entwicklung nicht zu viele Mittel frisst. Also sitzen die Konstrukteure in Gefängnissen und Sonderlagern, liefert den weltweit besten Sturzkampfbomber, den besten 237 Panzer, die beste Kanone, dann lassen wir euch heraus. Die Kahnstrukteure schuften nicht für Stalinpreise, nicht für Ferienhäuser an den Küsten der Krim, nicht für Kaviar und Champagner, sondern es geht für sie um den eigenen Kopf, wird es nichts mit dem Flugzeug, geht es ab an die Kolyma. Die Konstruktionskollektive von Tupolev, Petlichjako und vielen anderen saßen geschlossen und arbeiteten hinter Gefängnisgittern, das war sicher, billig, alles ging flott voran, und Geheimnisse drangen nicht nach draußen. Geosero, Tupolevs Stellvertreter, erinnert sich, die freien Mitarbeiter wurden zu einem 10-Stunden-Tag verpflichtet, an den meisten Sonntagen arbeiten sie ebenfalls. Bei den Leuten wächst die Überzeugung, dass ein Krieg unausbleiblich ist, die Menschen erfassen das mit einem inneren Gespür. Tupolevs Sonderlager, S99, später wurde der Arbeitstag sogar auf 12 Stunden ausgedehnt. Im Sonderlager bei normaler Verpflegung und in warmen Räumen konnte man auch noch länger arbeiten. Wie aber war es bei den Holzfällern? Die Zeitschrift Neue Zeit, 1991, Nummer 32, S31, berichtet, Ab 1. Januar 1941 wurden die Verpflegungssätze für die Gefangenen gesenkt. Warum? Drückt sich darin bereits die Vorbereitung auf die kommenden Schlachten aus? Genau das ist es, die Vorbereitung auf kommende Schlachten. Flottenadmiral der Sowjetunion N.G. Kusnamezow berichtet voller Stolz, für die Erfordernisse der Verteidigung wurden im Grunde genommen unbegrenzte Mittel bereitgestellt. Am Vorabend, S-270, das Wort Verteidigung sollte man hier mit Anführungszeichen versehen, aber ansonsten trifft die Aussage zu. Und weil für die Erfordernisse des Krieges Mittel ohne Einschränkung bereitgestellt wurden, musste man an irgendeiner Stelle sparen. Man sparte an den Häftlingen, an der Arbeiterklasse, an der werktätigen Intelligenz, an den Kolchosbauern. 238.5. Doch auch manchem Funktionär an der Spitze ging es an den Kragen. Spuren einer Resonanz dieser großen Schlacht finden wir in der Presse jener Zeit. Zum Beispiel in der Oktoberausgabe der Zeitschrift Wirtschaftsprobleme im Jahr 1940, ein Vertreter der Diktatur der Arbeiterklasse, der Direktor eines sowjetischen Unternehmens, verfügt über absolute Machtvollkommenheit. Sein Wort ist Gesetz, seine Machtausübung im Hinblick auf die Produktion muss die eines Diktators sein. Ein sowjetischer Wirtschaftsführer hat nicht das Recht, die Anwendung seiner schärfsten Waffe zu umgehen, nämlich seiner Machtbefugnisse, die ihm von der Partei und dem Staat anertraut worden sind. Ein Wirtschaftsführer, der vor der Anwendung härtester Maßnahmen gegen Arbeiter zurückschreckt, die die Staatsdisziplin verletzen, diskreditiert sich in den Augen der Arbeiterklasse, weil er das in ihn gesetzte Vertrauen nicht gerechtfertigt hat. Also war der Meister ein Diktator für seine Arbeiter, der nächsthöhere Vorgesetzte der Diktator für den Meister, und so ging es immer weiter hinauf bis zum Direktor, dem Diktator über den Betrieb. Über diesem aber stand auch noch ein ganzer Haufen von Diktatoren. Wie stimmt das alles, was da vom Direktor als Diktator gesagt worden ist, mit der Disziplinarvorschrift von 1940 überein, um den Gehorsam der Untergebenen zu erreichen, hat der Kommandeur das Recht und die Pflicht, alle Mittel bis hin zum Waffengebrauch einzusetzen. Greift er zur Waffe gegen seine Untergebenen, trifft ihn keine Verantwortung für die Folgen, macht er jedoch nicht von der Waffe Gebrauch, kommt er selbst vor das Militärtribunal. Nun hatte man die Direktoren in dieselbe Lage versetzt, entweder du gehst jedem an die Kehle, oder du fällst selber auf die Nase, und an deinen Platz kommt ein neuer Direktor. Am 18. August 1940 gießt die Pravda noch Öl ins Feuer, in Leningrader Betrieben wurden 148 Fälle von Bummelantentum festgestellt, aber nur 78 Fälle sind dem Gericht übergeben worden. Einige Direktoren hatten Zeichen von Schlappheit verraten. Wir dürfen überzeugt sein, dass nach dieser Publikation nicht nur die 239-jenigen sitzen mussten, die die Proletarier-Zeitung erwähnte, nicht nur die Direktoren, die sich als schlapp erwiesen hatten, sondern auch die anderen, die die betreffenden Direktoren nicht schon vor der Veröffentlichung in der Pravda hinter Schloss und Riegel gebracht hatten. 6. Khrushchev hat einmal erklärt, Stalin habe den Krieg am Globus geführt, was besagen soll, dass er sich nicht bemüht habe, in Details einzudringen, sondern nur globale Aufgaben gestellt habe. Außer Khrushchev hat niemand solche Dummheiten geäußert. Hunderte von Menschen, die Stalin näher kannten, sagen etwas anderes. Stalin kannte und merkte sich Tausende von Namen. Stalin kannte die gesamte oberste Führungsebene des NKWD, er kannte sämtliche Generale, Stalin kannte persönlich die Konstrukteure im Rüstungsbereich, die Direktoren der großen Betriebe, die Leiter der Konzentrationslager, die Sekretäre der Gebietskomitees, die Ermittlungsführer des NKWD und des NKGB, Hunderte und Tausende von Tschekisten, Diplomaten, Führern von Komsomol und GI-Werkschaften und so fort. Stalin unterlief in 30 Jahren kein einziges Mal ein Irrtum bei der Anrede eines Amtsträgers. Mit dessen Familiennamen. Er kannte die Charakteristiken vieler Waffentypen, insbesondere derjenigen, die sich noch im Versuchsstadium befänden, sowie die Produktionszahlen der heimischen Waffenindustrie. Stalins Notizbuch wurde so berühmt wie das Ross Alexanders des Großen. Dieses Buch enthielt alles über die Waffenproduktion im eigenen Land. Ab November 1940 mussten die Direktoren der Flugzeugwerke täglich persönlich dem ZK über die Anzahl der fertiggestellten Flugzeuge berichten. Ab Dezember wurde diese Regel auch auf die Direktoren der Panzer-, Artillerie- und Munitionsfabriken ausgedehnt. Stalin übte persönlich Druck aus. Er hatte zum Beispiel die Angewohnheit, eigenhändig im Namen der Direktoren und Volkskommissare schriftliche Verpflichtungen abzufassen, die er den Betreffenden dann zur Unterschrift vorlegte. Unterschreibst du 240 nicht, wirst du deines Amtes enthoben und trägst die entsprechenden Konsequenzen, unterschreibst du jedoch und kommst der Verpflichtung nicht nach. Generaloberst Aschachurin war zu der Zeit Volkskommissar für die Flugzeugindustrie. Schachurins Vorgänger, M. Kaganowitsch, war abgesetzt worden und hatte sich erschossen, ohne erst die Folgen der Absetzung abzuwarten. Schachurin übernahm den Posten von Kaganowitsch, und nun sehen wir ihn, wie er bei Stalin speist. Es ist Januar 1941. Ein Essen bei Stalin bedeutet ein sehr spätes Abendbrot. Die Bediensteten haben den Tisch gedeckt, alle Speisen stehen auf der Tafel, von jetzt an werden sie den Raum nicht mehr betreten. Das Gespräch dreht sich um Sachfragen. Die Flugzeugproduktion. Die Verzweigungstermine sind bestätigt. Schachurin weiß, dass die Flugzeugindustrie die geplante Menge an neuesten Maschinen fertigstellen wird. Deshalb ist er ruhig. Aber Stalin genügt nicht, was der Plan vorsieht und von ihm selbst bestätigt worden ist. Der Bedarf ist größer. Und so kommt es zu der folgenden Szene: Stalin hatte ein Blatt zur Hand genommen und begann zu schreiben, Selbstverpflichtung, die Überschrift wurde von ihm unterstrichen. Wir, Schachurin, Dementjew, Voronin, Balandin, Kusnamezow, Krunitschewild, meine Stellvertreter, verpflichten uns hiermit, den täglichen Ausstoß an neuen Kampfflugzeugen im Juni 1941 auf 50 Maschinen pro Tag zu erhöhen. Können Sie, fragte er, eine solche Erklärung unterschreiben? Sie haben nicht nur meinen Namen geschrieben, antwortete ich, und das ist richtig, wir arbeiten in einem großen Kollektiv. Erlauben Sie, dies zu besprechen und morgen eine Antwort zu geben. Gut, sagte Stalin. Die Verpflichtung wurde von uns abgegeben und erfüllt. Stalin beschäftigte sich täglich mit unserer Arbeit, und keine einzige Verzögerung im Zeitplan ist ihm entgangen. Fragen der Geschichte 1974, Nummer 2, S95, Stalin hatte die Schlinge geknüpft, und die führenden Männer der Flugzeugindustrie mussten sich Stalins Schlinge selbst um den Hals legen. Die Verpflichtung war von dem Volkskommissar und seinen Stellvertretern unterschrieben worden. Wir können uns vor 241 stellen, wie sie ihre diktatorischen Machtbefugnisse gegenüber den Direktoren der Flugzeugwerke einsetzten. Und wie die Direktoren ihre diktatorischen Befugnisse gegen die Abteilungsleiter in den Werkhallen und Produktionsstätten gebrauchten. Und diese wiederum. Und so setzte sich das fort bis hin zum Meister im ölverschmierten Kittel. Im Übrigen hat mindestens einer aus Stalins Namensliste, Wassili Petrowitsch Balandin, der für die Motorenproduktion zuständige Stellvertreter des Volkskommissars, Anfang Juni 1941 gesessen. Seine Mittäter wurden erschossen. Balandin hatte Glück, im Juli wurde er entlassen. Der Flugzeugkonstrukteur Jakowlew beschreibt seine Rückkehr, Wassili Petrowitsch Balandin, eingefallen und kahlgeschoren, hatte schon wieder seinen Platz in seinem Arbeitszimmer im Volkskommissariat eingenommen und setzte seine Arbeit fort, als sei nichts geschehen. Das Ziel eines Lebens, S227, 7. bleibt noch zu klären, wann diese Hektik in der Mobilisierung der Industrie ihren Anfang nahm und womit sie enden konnte. Natürlich fielen die Entscheidungen in den Räumen von Stalins Datschen. Aber die im Geheimen getroffenen Entscheidungen wurden bekannt gegeben, vielleicht nicht vollständig, vielleicht auch mit einem anderen Wortlaut. Die getroffenen Beschlüsse wurden jedenfalls vom ganzen Land und vor den Augen der ganzen Welt in die Tat umgesetzt. Nicht anders als bei der Armee, zwar weiß der einfache Soldat nicht, wie und wann seine Vorgesetzten etwas beschlossen haben, aber den Schützengraben ausheben muss jedenfalls er. Dabei ist es gar nicht wichtig, wer diese Entscheidung getroffen hat, sie erreicht in jedem Fall den Soldaten, und ihre Befolgung wird kontrolliert. Selbst wenn wir nicht wissen, wann Stalin welche Beschlüsse gefasst hat, so können wir doch ihre Durchführung verfolgen. Stets hat es den Anschein, als gingen Entscheidungen nicht von Stalin aus, sondern von den Delegierten eines Parteikongresses, 242 vom Obersten Sowjet, von den Vertretern der Werktätigen. Der Erlass vom 26. Juni 1940 war auf Initiative der Gewerkschaften ergangen. Auch die Volkskommissare schrieben ihre Selbstverpflichtungen im eigenen Namen, wir, Schachurin, Dementjew, Voronin, Balandin. Gewiss, die Abfassung war in Stalins Handschrift erfolgt, aber ihre Unterschriften setzten sie eigenhändig darunter. Ein Vorbote der Mobilisierung der Industrie für die Erfordernisse des Krieges war der 18. Parteikongress. Glauben Sie indessen nicht, Stalin habe auf diesem Kongress das Wort ergriffen und gesagt, dass man sich künftig 10 bis 12 Stunden würde abrackern müssen. Keineswegs. Dergleichen Worte liebte Stalin nicht. Stalins Stil bei öffentlichen Auftritten war ein anderer, unser Leben ist besser geworden, Genossen. Das Leben ist fröhlicher geworden. Pravda, 22. November 1935, auf dem 18. Parteikongress sprach vielmehr der damals unbekannte Wjatscheslaw Maluschewild. Seine Rede vom 19. März 1939 muss man gelesen haben. Sie ist ein Meisterwerk. Den Gepflogenheiten jener Zeit entsprechend, nannte die Pravda weder die Funktionen der Redner auf dem Parteikongress noch gab sie deren Initialen an, redet es gehen. Malüstsche wild und kein Wort mehr. Nicht jeder im Saale wusste, was das für ein Vogel war. Doch es war ein Aufsteiger im Aufwind. Ein bissiger Stalinscher Tiger. 36 Jahre alt. Im Jahr zuvor ist er Direktor eines Betriebes geworden, vor einem Monat Volkskommissar für den Schwermaschinenbau, in einem Jahr wird er Stellvertreter Molotus sein, im Mai 1941 zum Stellvertreter Stalins avancieren. Stalins Stellvertreter zu werden, ist nicht einfach. Malüstsche Wild hatte es im Alter von 38 Jahren erreicht, ja, er hielt sich auf diesem Posten bis zu Stalins Tod und blieb auch danach praktisch bis zu seinem Tod Stellvertreter des Chefs der Sowjetregierung. Neben dem Posten eines Stellvertreters von Stalin ist Malüstsche Wild den ganzen Krieg hindurch Volkskommissar für die Panzerindustrie, er bekommt den militärischen Rang eines Generalobersten zuerkannt, und inoffiziell wird er Oberkommandierender der Panzerindustrie, Fürst von Tanko 243 Grad, das heißt Panzerstadt, gemeint ist Tscheljabinsk, und so weiter genannt. Malüstsche Wild ist der Schuko der sowjetischen Industrie. Sowjetische Panzer haben den Krieg in Berlin beendet. Das Verdienst Malüschus daran ist nicht geringer als die Verdienste Schukaus. Mit unserem heutigen Wissen um Malüschus Karriere während des Krieges und danach müssen wir noch einmal die Rede des gehen. Malüstsche Wild vom 19. März 1939 lesen, denn gerade in dieser Rede muss man den Schlüssel zur Beantwortung der Frage nach dem Beginn der Vormobilmachungsperiode in der sowjetischen Industrie suchen. Malüstsche Wild sprach genau das aus, was Anfang März 1939 zu sagen war. Er sprach nicht nur davon, sondern er tat auch genau das, was Stalin brauchte. Anders wäre der gehen. Malüstsche Wild auch nicht Stalins Stellvertreter geworden. Dann aber erschien wie ein Sturmzeichen für die künftigen Erlasse am 24. August 1939 in der Izvestija ein Artikel dieses nämlichen Malüstsche Wild über die Personalfluktuation und die Reserven an Arbeitskräften. In diesem Zeitungsartikel Malüschus ist bereits alles enthalten, was ein Jahr später in die präzisen Zeilen der stalinschen Erlasse zur Versklavung von Arbeitskräften, zu den Arbeitsreserven und zur faktischen Umwandlung der Industrie in einen einzigen für den Krieg arbeitenden Mechanismus eingehen wird. Ein erstaunliches Zusammentreffen, am 23. August wird der Pakt mit Hitler unterzeichnet. Und am nächsten Tag schon erscheint dieser Artikel, der ein Vorbote ist. Das erweckt den Eindruck, als sei zunächst am 23. August der Pakt mit Hitler unterzeichnet worden, und am folgenden Tag wäre der Artikel mit dem Aufruf, die Äxte zu schärfen, erschienen. Aber die Ereignisse hatten sich in umgekehrter Reihenfolge entwickelt, zuerst hatte man beschlossen, die Äxte zu schärfen, und danach den Pakt mit Hitler unterzeichnet. Der Artikel erschien am 24. August, gesetzt wurde er jedoch bereits am 23. August. Und geschrieben hat ihn gehen. Malüstsche Wild noch früher, das heißt vor der Unterzeichnung des Paktes. Als man im Kreml Ribbentrop die Hand drückte und auf Hitlers Gesundheit trank, war für die drakonischen Erlasse von 1940 bereits die Vorentscheidung gefallen. 244 Ich will nicht einmal ausschließen, dass gerade Malüstsche Wild ihr Initiator gewesen ist, weshalb er auch unter Umgehung aller seiner Kollegen und Konkurrenten für das Amt eines Stellvertreters des Regierungschefs für den Bereich der Industrie ausersehen worden war. Die Idee, die Fluktuation der Arbeitskräfte durch Einführung einer an Leibeigenschaft erinnernde Fesselung an die Betriebe zu unterbinden und die Arbeitsreserven zu organisieren, war Stalin schon im August 1939 unterbreitet worden und hatte offensichtlich dessen Billigung gefunden. Andernfalls hätte Malüstsche Wild einen derartigen Artikel nicht publiziert. Schon damals hatte Malüstsche Wild gewusst, wohin die totale Militarisierung der Industrie führen musste. Und nicht nur er allein, die Wirtschaft erfährt eine einseitige militärische Entwicklung, die nicht endlos fortgesetzt werden kann. Diese Entwicklung führt entweder zum Krieg oder, infolge der unproduktiven Ausgaben zur Unterhaltung der Streitkräfte und für andere militärische Zwecke, in den wirtschaftlichen Bankrott. Das äußert Marschall der Sowjetunion W.D. Sakalauski nach dem Krieg. Militärische Strategie, S-284, diesen einfachen Gedanken hatte man auch vor dem Krieg begriffen, der Übergang nahezu der gesamten Wirtschaft eines Landes zur Herstellung von Kriegsproduktion bedeutet eine unvermeidliche Kürzung in der Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des friedlichen Bedarfs und eine vollständige Depression der Industrie. Diejenigen Industriezweige, die ohne Bedeutung für die Verteidigung sind, werden sehr schnell ihre Arbeit einstellen müssen, während sich die anderen, die für die Verteidigung arbeiten, kräftig entwickeln. Das schrieb 1929 der hervorragende sowjetische Militärtheoretiker W. K. Triandafilo. Die operationsweise moderne Armeen, S-50, und hier noch die Auffassung von Generaloberst Boris Wannikow, Vanniko ist der gleiche Typus eines stalinschen Volkskommissars wie Maluschewild. Stalin hatte sich selbst den goldenen Stern eines Helden der sozialistischen Arbeit mit der Nummer 11 verliehen. Boris Vanniko war unter den ersten 10.245 Rittern, die diese Auszeichnung erhielten. Stalin begnügte sich für die eigene Person mit einem Exemplar. Aber Vanniko bekam von Stalin nach dem Krieg einen zweiten goldenen Stern hinzu. Somit wurde dieser zum ersten zweifachen Helden der sozialistischen Arbeit für die Entwicklung der nuklearen Ladung. Und bald darauf brachte es Vanniko zum ersten dreifachen Helden der sozialistischen Arbeit für die Entwicklung der thermonuklearen Sprengladung. Vor dem Krieg war Vanniko Volkskommissar für die Rüstungsindustrie gewesen und während des Krieges Volkskommissar für die Munitionsindustrie. Sein Kommentar: Kein einziger Staat, wie stark seine Wirtschaft auch sei, hält es durch, wenn seine Rüstungsindustrie schon in Friedenszeiten auf Kriegsbedingungen umgestellt wird. Fragen der Geschichte 1969, Nummer L, S130, demnach wussten die Führer, was sie taten. Als sie mit der Umstellung der Industrie auf Kriegswirtschaft begannen, waren sie sich bewusst, dass dies zum Krieg führen musste. Im Übrigen ist auch Vanniko Anfang Juni 1941 verhaftet worden. Er wurde gefoltert, die Erschießung vorbereitet. Von 15 Mittätern wurden 2 entlassen, 13 erschossen. Die Motive für diese Verhaftungen blieben im Dunkeln. Es ist auch nicht wichtig, was man ihnen vorgeworfen hat. Wo gibt es die Verpflichtung, einen Menschen gerade dessen anzuklagen, worin er schuldig geworden ist? Wichtig ist etwas anderes: die Massenverhaftungen in der Industrie, angefangen bei dem Arbeiter, der sich um 21 Minuten verspätet hat, bis hinauf zu den Volkskommissaren, die nirgendwohin zu spät kamen, verfolgten das Ziel, schon im Frieden im Hinterland eine Frontsituation zu schaffen. Wenn dann die abgemagerten, kahlgeschorenen Stellvertreter der Volkskommissare und die Volkskommissare selbst aus den Folterkammern plötzlich wieder auf ihre Ministersessel gerieten, war allen auf der Stelle klar, dass man noch besser arbeiten musste. Genosse Stalin hatte viele Waffen nötig.